слезы. Scared and don't forget your night prayer.

Wir machen heute drei neue Stücke, haben wir gedacht. Statt die Art und Scheiße spielen. Afraid. Hey, danke, super. Ich sieht Hammer aus gerade. Es sieht aus wie Tiere. Okay, wir machen noch ein Stück, noch eine, dann fertig aus. Fünf Minuten. Bora, Bora. Okay, das sind immer so bei uns. Wir sind ein bisschen chaotisch.